und fragt sie, ob sie mithelfen wollen, dieses Land vor der Bedrohung der Invasion zu schützen. Wir wissen doch, was die wollen. Die wollen weiße Kinder und Schwarze in den Schmelztiegel der Integration werfen. Und was wir dann kriegen, sind nichts weiter als Mulatten, eine neue Mischrasse. Beide Rassen werden durch diese Entwicklung zerstört werden. Und ich, so wahr mir Gott helfe, will lieber sterben, als nur einen Zentimeter zurückzuweichen gegen solche Entwicklungen. Rassenschande! Auf der Straße, ich blieb am Unterschied. Denn was ich dann erblickte, hatte ich noch nie gesehen. Ein Chineser Neger mit Indianer. Und der Papa, und ein Kamerad. Schande, Schande, Rasse, Schande, fremde Blut in unserem Lande. Deutsche Frau hält dein Blut herein, denn unsere Kinder sollen nicht sein. Deutsche Frau hält dein Blut herein, denn was sage, du will nicht sein. Ich ging langsam weiter, doch ich war nicht allein, denn vor mir auf der Straße lief so ein toller Schwein. An seiner rechten Hand hielt eine deutsche Frau. Ich spuckte ihr ins Gesicht und schlug in die Frau. Schande, Schande, Rasse, Schande, fremde Blut in unserem Lande. Deutsche Frau hat dein Blut herein, denn du bist Kinder, sollen nicht sein. Deutsche Frau hat dein Blut herein, denn Bastarde dürfen nicht sein. Es war mir einerlei, für mich sind die Muskeln, ich lachte laut dabei. Denn Adolf hat die Lehre, ist das, was nur nicht zählt. Und weißes reines Blut, ist das, was man verfehlt. Schande, Schande, Rasse, Schande, fremdes Blut in unserem Lande. Deutsche Frau hat kein Blut herein, denn unsere Kinder sollen nicht sein. Weiße Frau hat kein Blut herein, denn Bastarde dürfen nicht sein. Oh!